Er ist der Kronprinz jener Welt. Sie schien so frei und unverstellt, in der die kalte Macht bloß zählt, und sprach doch geistreich und gewählt. Er ist all das, was ich nie ausstehen konnte. Trotz ihren noch so jungen Jahren wirkt sie so reif und welterfahren. Und doch er schien nicht kalt zu sein, er lenkte ganz empfindsam ein. Sie gab sich kühl und distanziert, und dennoch schien sie irritiert. Noch nie berührte mich ein Blick so sehr. Selbst wenn ich mich noch so wehr, weshalb fühl ich so viel mehr, viel mehr als jemals noch zuvor. Was mich so tief bewegt, so um sich greift und meinen müden Geist fast wie neu belebt. Ich kann dem Sehnen nicht entfliehen, mich nicht entziehen, sträub ich mich noch so sehr. Es ist das so viel mehr. Scheinbar so viel.